Nach einer heißen Dusche, ein paar Stunden Schlaf und einem warmen Mittagessen fühlt sich Carsten Zara wieder richtig gut. Zusammen mit Leo, Chris und Ulla sitzt er in der Garage auf dem alten Fabrikgelände. Ich habe der Polizei nichts von diesen Sprühdosen erzählt, aber dafür müsst ihr sie jetzt zurückgeben. Zurückgeben? Rufen Chris und Ulla. Weißt du eigentlich, wie schwer es war, sie zu organisieren? Organisieren? Gestohlen habt ihr sie. Kriminelle seid ihr, genau wie die da. Er deutet auf den Graffito an der Garagenwand. Take it easy, sagt das coole blonde Mädchen noch immer. Noch immer hält der Mann ängstlich die Hände mit der Geldbörse über seinen Kopf. Noch immer kommen Flammen aus dem Revolver des Mädchens. Noch immer fliegt die Kugel auf das Herz des Mannes zu. Ihr seid wirklich talentierte Künstler, aber es kommt immer darauf an, was man aus seinem Talent macht. Wir wissen, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Durch euren Zynismus wird sie auch nicht besser. Im Gegenteil. Wenn ich den Brandstifter richtig verstanden habe, dann waren es gerade eure brutalen Bilder, die ihn so schrecklich aufgeregt haben. Na und? Sagt Chris trotzig. Wenn der Typ verrückt wird, können wir doch nichts dafür. Jeder kann was dafür, sagt Carsten Zara. Jeder hat Verantwortung für das, was er tut und für das, was er nicht tut. Das Handy piepst. Ja, Zara? Aha. Ja? Wirklich? Vielen Dank für die Information. Tschüss. Er steckt das Telefon weg und sieht Leo Dürr an. Das war der Hoppe. Sie haben die Stimme des anonymen Anrufers auf dem Tonband mit der von Sven Becker verglichen. Die beiden Stimmen sind identisch. Was bedeutet das? Ich stelle es mir so vor. Der Becker durfte die alte Direktionsvilla nicht abreißen, weil sie unter Denkmalschutz steht. Mit der Villa konnte er das Grundstück aber nicht verkaufen. Nach den beiden ersten Brandstiftungen sah Becker zufällig deinen kleinen Unfall beim Motorrad reparieren und hatte eine Idee. Er zündete die Villa selbst an und gab der Polizei anonym den Tipp, sich mal bei dir umzusehen. »So ein Schwein«, sagt Ulla. »Naja, Becker ist auch nur jemand, der sich nicht an die Regeln halten wollte. Genau wie ihr.« »Was? Hey, Moment mal, das...« Aber Carsten Zara lässt die Jugendlichen nicht mehr zu Wort kommen. »Ihr bringt die Spraydosen zurück, okay? Und überlegt es euch bitte nicht zu lange.« Er steht auf und geht auf die Garagentür zu. Dann dreht er sich noch einmal um. »Deine Oma ist eine tolle Frau, Leo. Sei nett zu ihr.« Auf dem Weg zum Auto kommt er an Zeitungskästen und bunten Wahlplakaten vorbei. »Jugendkriminalität! Chaos! Gewalt!« rufen die Zeitungstitel. »Sicherheit! Ruhe! Ordnung!« schreien die Wahlplakate zurück.